möchtest du los sein vom Banne der Sünd. Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Komm, deine Seele den Frieden gewinnt, denn Reinigungskraft hat das Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein. Möchtest du frei von der Leidenschaft sein? Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Das Blut von Golgatha macht dich ganz neu. Es ist Sieg für dich durchs teure Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein. Möchtest du weißer sein als frischer Schnee? Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Das Blut nimmt Flecken fort und alles weh. Ganz rein wirst du sein in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein. Möchtest du Jesus hier dienen so gern? Es ist Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Möchtest du preisen den gnädigen Herrn? Da ist täglich Kraft in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein.